Über die Stellungnahme der politischen Abteilung des Verteidigungskomitees der TVRK berichteten am 26. Mai die Nachrichtenagentur TASS und die Zeitung Moskowski Komsomolets in Russland, die amerikanische Nachrichtenagentur UPI und die japanische Kyodo in Auszügen.